بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونبرأ من الحول والقوة إلا إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وحتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب طريقها إلا ضال. اللهم اجزه عنا أحسن ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته ودعوته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب يا رب يا رب إني أسألك وأنت في عليائك أن ترزقني الإخلاص في القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتنك الله سبحانه وتعالى في all seine نعم. Und eine seiner größten نعم ist, dass mich als sein Diener dafür benutzt, auf diesem ehrenwerten Weg, den Weg der Da'wah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben und uns festigen und auf diesem Wege inshallah ta'ala sterben lassen. Ich freue mich wirklich, wieder einmal hier sein zu dürfen. Und nicht, weil ich zu euch sprechen darf, sondern einfach mal wieder die Geschwister zu treffen, mit euch zu sitzen und Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Weil das ist die Hauptsache. Worüber ich inshallah ta'ala sprechen möchte, liebe Geschwister, ist ein Thema von großer Bedeutung, großer Wichtigkeit. Das Thema wird inshallah ta'ala sein, Al-Iman und der Geschmack von Iman. Halawat al-Iman. Warum habe ich dieses Thema ausgesucht und ausgewählt? Weil die Lage der Muslime mich dazu drängt, über dieses Thema zu sprechen. Es ist vielleicht die persönliche Lage von einigen Geschwistern, und das ist aber auch die allgemeine Lage der Muslime, die uns zwingt, über dieses Thema zu sprechen und nochmal dieses Thema zu erfrischen und das Verständnis über dieses Thema zu erklären. Vor allem das richtige Verständnis von dieses Thema Al-Iman, Halawat al-Iman. Denn, liebe Geschwister, was bedeutet, wenn du heutzutage allgemein die Muslime fragst, was ist Al-Iman? Oder wie ist dein Leben? Läuft dein Leben nach Al-Iman, nach Glaube? Dann sagt jeder, ja, natürlich. Aber was ist das, die richtige Definition von man lebt nach Iman, nach dem Glauben? Hayat al-Iman, was bedeutet das? Das bedeutet im Arabischen Al-Inqiyad al-Tam, die absolute Hingabe. Al-Inqiyad al-Tam und Taslim al-Mutlaq, die absolute Hingabe für wen? Gegenüber wem? Lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Die absolute Hingabe für Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das Gegenteil, du musst dich lossagen, nabth al-jahiliya. Du musst dich lossagen von all das, was gegen diesen Glauben ist und all das, was gegen Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Und das Gegenteil davon ist was? Nennt man al-jahiliya. Dass man sich davon lossagt und losreißt und auch loshandelt vor alles, was gegen Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Die absolute, diese richtige Verständnis von Iman und das Leben nach Iman bedeutet auch al-wala'ul mutlaq, die absolute Loyalität zu Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam und den Gläubigen. Al-wala'ul mutlaq lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Achtet auf das Wort al-mutlaq im Arabisch. Yani unbegrenzte Loyalität. Al-wala lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Und dazu zu al-wala gehört immer wal-ada'u s-sarin. Die absolute Feindschaft und Lossagung von all das, was gegen Allah und wer gegen Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam und den Gläubigen. Die absolute Lossagung, das bedeutet, was bedeutet Lossagung? Du hast nichts mit denen am Hut. Es fängt hier an und hört in Taten auf. Absolut. Lossagung vor Al-Kufr, vor dem Unglauben und die Leute, die diesen Unglauben folgen. Walayyadu billah. Dann gehört dazu noch, liebe Geschwister, wenn man so lebt, wenn man sein Leben so aufgebaut hat, auf diesem Fundament des Glaubens, dann gehört dazu immer As-Sabr. Geduld gehört immer dazu. As-Sabr ala al-adha fi Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man geduldig sein muss auf die Prüfungen und die Hindernisse, die auf diesem Weg dich treffen werden. Wir sehen in der Geschichte, wer ist für uns der beste Mensch überhaupt auf dieser Erde? Wer? Ohne Zweifel, wer? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih? Ohne Zweifel. Darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den Allah subhanahu wa ta'ala beschützt hat und geschützt hat und den Allah subhanahu wa ta'ala zur Seite stand. Und trotz all dem wurde er geprüft. Mit gewaltigen Prüfungen, die Berge nicht aushalten würden. Wer behoben ist Allah. Deswegen As-Sabr. Und hier kommt unsere Lehre, die wir heute inshallah ta'ala lernen wollen von diesem Dars. Sabr, geduldig zu sein auf diesem Weg. Diese Geduld, die dich dann zu einer Stufe bringt, wo dieser ganze Leid und ganze Folter und diese ganzen Prüfungen und Sachen, die dich treffen, du erreichst dann eine Stufe, wenn du geduldig bist, sodass dieser Leid dann ein Geschmack sein wird. Mit was erreicht man das? Mit Iman. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Wal asr. Er schwört subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit etwas schwört, dann ist das von Wichtigkeit. Wal asr. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Der Insan, der Mensch, ist in Khusr, ist verloren. Das heißt, das ist der Asl. Die Menschheit ist in verloren, ist in Verderben. Und dann kommt Allah subhanahu wa ta'ala die Auswahl. Illa alladhina amanu. Nur diejenigen, die glauben. Alles andere ist Verderben, ist im Verderben, ist verloren. Illa alladhina amanu. Und wer? Wa aminu salihat. Und dazu kommen wir gleich nochmal. Weil viele Leute sagen heutzutage, Iman ist wo? Und klopft dir direkt auf die Brust. Iman ist im Herz. Nein. Wenn das so wäre, dann wäre jeder gläubig. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Und die haben Gutes getan. Gute Werke tun. Salihat, alles was gut ist. Alles was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Alles was erlaubt ist, das ist Salihat. Und dann kommt das, was wir gerade angesprochen haben. Wa tawasaw bil haqq. Untereinander sprechen sie sich Mut und Standhaftigkeit auf al-Haq, auf die Wahrheit. Und nach al-Haq kommt immer die Steuer. Gegenleistung. Wa tawasaw bis-sabr. Weil wer auf al-Haq ist, der wird geprüft. Und die Prüfung kommt gemäß deines Imans. Deswegen sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, يُبْتَلَ الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ. Der Mensch wird geprüft an seinem Iman. Anhand seines Imans. فَإِنْ كَانَ فِي إِيمَانِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ لَهُ فِي الْبَلَاءِ. Wenn sein Iman stark ist, wenn in seinem Iman Stärke ist, wird er größere Prüfungen bekommen. Stärkere Prüfungen bekommen. Wir haben schwache Iman. Deswegen sind unsere Prüfungen ein Kinderkram. Die Leute beschweren sich über, weiß ich nicht, der eine wird von zu Hause rausgeschmissen oder der eine wird aus der Arbeit gekündigt oder Kleinigkeiten. Guckt mal die Sahaba, guckt euch Bilal radiallahu anhu an. Misst mal diese Prüfungen, die jeder von uns erlebt, mit der Prüfung von Bilal, radiallahu anhu arda. Ist ein Diener, wird genommen in der Wüste, in der Zeit, wo die Sonne am stärksten am Strahlen ist. Wo es heiß ist. Und ihr kennt das Wetter in der Wüste. 50 Grad, 60 Grad. In dieser Zeit wird er genommen und gefesselt an dem Boden. Wird gefesselt. Und wird gepeitscht. Und man nimmt einen riesen Stein und legt es ihm auf die Brust. Was ist sein Fehler? Seine Sünde, die nicht vergeben wird. Die Menschen nicht akzeptieren, die Tyrannen nicht akzeptieren, ist, dass er Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten möchte. Und ihm nichts beigesellt. Und dass er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen will. Das ist sein Fehler. Deswegen wird er gefoltert. Und wie ist Bilal? Weint er wie eine Frau? Oder sagt auf dem Weg, Nee, ist schon gut, ich habe es mir anders überlegt. Warum soll ich mir das Ganze antun? Und er könnte. Aber das ist der Iman. Das ist der Iman, wenn er die tiefsten Stellen des Herzens berührt. Das ist der Iman, wenn er in deinem Körper fließt. Das ist der Iman, wenn er dein Leben ist. Das ist der Iman, wenn du danach lebst. Wallahi, der Iman macht Wunder. Und das ist das, was ich sagte, diese Sabr, diese Geduld, lässt dann diese Schmerzen, gibt es einen gewissen Geschmack. Eine gewisse Süße, die der Gläubige dann schmeckt in diesem Moment. Bilal radiallahu anhu wird geschlagen, gefoltert und er soll nur etwas gegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagen. Tritt aus diesem Glauben. Folge nicht diesem Menschen. Folge nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und seine Antwort ist Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Dieses Wort, dieses gewaltige Wort, das die gesamte Menschheit geändert hat. Dieses gewaltige Wort, weswegen Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Dieses Wort, warum Allah subhanahu wa ta'ala al-Jannah wa al-Nar erschaffen hat. Dieses Wort, warum Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam entsandt hat. Dieses Wort, warum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekämpft wurde bei Abi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam. Dieses Wort, das die Menschheit und die Welt trennt in Wahrheit und Unwahrheit. Dieses Wort, die Menschheit trennt in Gläubig und Ungläubig. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guckt euch mal Bilal an, radiyallahu anhu arda. Und guckt euch mal unsere Lage an. Was wir für Probleme haben. Mit was wir uns schlagen und vor was wir uns beschweren. Aber das ist eine Imanfrage. Wenn der Iman stärker wird, werden die Prüfungen auch dementsprechend anders sein. Und werden die Prüfungen auch dementsprechend ganz anders ausfallen. Der Mu'min spürt diesen Geschmack, wie ich schon sagte. Ein Beispiel dafür kann man auch geben durch die Qissa von Ibrahim a.s. Die Geschichte von Ibrahim a.s. Den Vater der Muwahhidin. Den Beispiel für Tauhid, Beispiel für Iman, Beispiel für Standhaftigkeit, Beispiel für Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s., was hat er gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm die Verantwortung gegeben und die Botschaft gegeben, die er verbreiten soll. Was ist die Botschaft? La ilaha illallah. Es gibt keine Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner ist anbetungswürdig außer Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu jalla fi ula. Und jeder, damit ihr das auch, wir müssen das langsam mal verinnerlichen und verstehen. Jeder, der mit diesem Verständnis kommt und vor allem das richtige Verständnis dafür, wird verfeindet. Jeder. Und das sagt auch Waraq ibn Nawfal, sagte das auch unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ma ata ahadun bi mithli ma ji'ta bih illa udi. Jeder, der als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu dem Onkel von Khadija radiallahu anhu gegangen ist, als er die Botschaft bekam, Waraq ibn Nawfal, das war ein Wissender von den Juden, und er wusste dann direkt Bescheid, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ein Prophet ist. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was passiert? Yani, fragt, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passiert sowas zum ersten Mal. Was ist, wollte fragen, die Eindrücke und Hintergründe dieser Geschichte. Dann sagte er zu ihm, ma ata ahadun bimithli ma ji'ta bih illa udi. Jeder, der mit so etwas kam, vor dir, mit, so wie du, der wurde verfeindet. Und das geht ganz schnell. Und deswegen, ich sage euch, liebe Geschwister, das ist eine Hauptbasis in unserer Religion. Liebe für Allah und Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und viele Muslime schämen sich für diese Sache oder haben Angst vor dieser Sache und trauen sich nicht, diese Sache auszusprechen. Dabei praktizieren unsere Gegner genau das, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das, bevor, yani wir sehen das alhamdulillah in der Praxis und ich glaube daran, bevor ich das sehe. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er was sagt, das ist 100% richtig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Und die Kuffar sind untereinander أَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا تَفْعَلُوا. Wenn ihr nicht selber untereinander euch أَوْلِيَاء seid, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter? تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Und wir haben, das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns vorhergesagt hat, ist eingetroffen. Fitna fil ard, überall sind Fitnen und ein großer Fassad ist im Unterschied. Verbreitet. Guckt euch mal die islamischen Länder an. Die Länder der Muslime, guckt euch mal die Lage dort an. Gibt es irgendeinen Ort, wo stabil ist? Nur Fitnen. Al-Fasad, in jeder Hinsicht, Menschen werden getötet, als ob es Fliegen wären. Ich habe gerade noch im Internet ein Video gesehen, von Jemen. Die Leute sind auf der Straße, auf einmal siehst du die Leute kippen weg. Wie ein Spiel auf dem Kirmes, auf der Kirmes, du ziehst, zack, hast du runter, die Leute kippen weg. Von Scharfschützen erschossen. Länder der Muslime. Muslime! Warum? Wir praktizieren diese Wala nicht. Hätten wir von Anfang an diese Wala praktiziert, Wallahi al-Azim, ich schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen, es wäre nie so weit gekommen. Nie! Das ist eine einfache Sache, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufgebaut hat, die unsere Religion aufgebaut hat. Ganz einfach. لا يؤمن أحدكم. Der Glaube von einem von euch ist nicht vollständig. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Bis er das für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt. مثل المؤمنين. Hadith können wir auswendig, kann jeder den Vortrag darüber halten. Jeder. Die Gläubigen sind die Gläubigen wie ein Körper. Ein Körper. Egal wo wir leben. Ob wir in Somalien sind, ob wir in Afghanistan sind, ob wir in Irak sind, ob wir in Palästina sind. Egal wo wir sind. Wir sind ein Körper. Würden wir dieses ganz einfache Verständnis in unseren Taten umsetzen, in unserem Leben umsetzen, wären nicht diese Probleme, würde es nicht diese Probleme geben, die in der Umma heutzutage sind. Aber weil dieses arrogante Verständnis verbreitet ist in der Umma, jeder für sich, jeder Nafsi, Nafsi, solange es mein Land nicht erreicht hat, ist mir das egal. Wenn es sein Land erreicht, und das sehen wir jetzt, wenn es das Land erreicht, solange es meine Stadt erreicht hat, ist mir das egal. Solange es mein Dorf nicht erreicht hat, ist mir das egal. Solange es meine Straße nicht erreicht hat, ist mir das egal. Bis in sein Haus das passiert. Und dann sagt sein Nachbar das Gleiche. Und so läuft das. Aber würden die Muslime die Wahrheit sprechen und die Wahrheit folgen, wäre es nicht so weit gekommen. Und das ist unser Problem. Dieses Verdecken der Wahrheit mit Scheinargumenten lässt uns immer weiter und immer mehr leiden. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala die Umma zu ihm subhanahu wa ta'ala zurückkehren lassen und dies dann in Taten umsetzen, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns da wieder rausholt. Wir waren bei Ibrahim a.s. Was mit Ibrahim? Und das ist wirklich, warum ich darüber spreche, weil das unser Hauptproblem ist. Die Sache von Iman, das richtige Verständnis von Iman ist unser Hauptproblem. Dieses Problem, das Verständnis ist ja sogar verbreitet bei den Gläubigen. Du siehst, die Mehrheit der Muslime betet. Die Mehrheit der Muslime sagt, wir sind gläubig. Wir sind Muslimin. Die Mehrheit der Muslime haben Sympathie mit Islam. Aber du siehst keine Änderung. Und du siehst vor allem diese Sache nicht, das Verständnis von Iman. Und das war anders bei den Sahaba, radiallahu anhu. Das sehen wir auch anhand dieses Beispiel von Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. ruft zu Tawhid. Ruft auf zu Tawhid. Zu La ilaha illallah. Und danach kommen dann diese Hindernisse, die auf diesem Weg immer kommen. Und was macht Ibrahim a.s.? Geht er dann ein und sagt, ja, lass uns mal irgendwie uns in der Mitte treffen. Ihr seid schön und wir sind auch nicht schlecht. Oder ihr habt halb die Wahrheit und wir haben halb die Wahrheit. Wie? Nein, bei Tawhid gibt es keinen Kompromiss. Bei Tawhid gibt es keinen Kompromiss. Da gibt es entweder, das sagen wir auch ganz offen, da gibt es entweder schwarz oder weiß. Bei Tawhid, La ilaha illallah, gibt es entweder schwarz oder weiß. Gibt es entweder Haq oder Batil. Bei anderen Sachen können wir reden. Bei anderen Sachen, Lebenssituationen, kann man reden. Aber bei La ilaha illallah kann man nicht reden. Weil das ist das Fundament, die Basis. Sogar er wird von seinem eigenen Vater bekämpft. Sein eigener Vater wird er bekämpft. Und dann, ihr kennt die Geschichte lang, diskutiert er mit ihnen, sachlich, mit Verstand, indem er sagt, mein Gott ist die Sonne oder der Mond. Um denen klar zu machen, ja, die Sonne geht weg, Mond ist weg, was sollen wir anbeten? Ja, nicht sachlich, mit Verstand. Und ich sage euch, anhand dieser Geschichte und anhand auch der Realität, diese Leute lassen nicht mit sich diskutieren, wenn es um Haq geht. So wie sie es, guck mal, wie viele tausend Jahre vergangen sind. Warum stehen wir nicht auf, wir Muslime? Viele Muslime, unsere eigenen Brüder, das Erste, was sie machen, wenn Probleme passieren, ja, die sind es schuld. Warum lassen sich auch Bärte wachsen? Wir sind hier in Deutschland, sollen sie Bärte rasieren? Die sind es schuld. Warum tragen sie Kopftücher? Die sind es schuld. Warum beten die überhaupt? Und jeder denkt, was sein Scheitan in den Kopf reinsetzt. Hauptsache, ihr seid es schuld. Aber selbst wenn, ziehst du deine ganzen Sachen aus für die, mach was du willst, wallahi, die werden nicht mit dir zufrieden sein. Selbst wenn, und das anhand von diesem Beispiel Ibrahim a.s., guck mal, er hat mit denen diskutiert. Und sachlich, mit Verstand und. Nix. Warum? Weil die sind Tyrannen, die sind an der Macht. Genauso wie bei uns heutzutage. Wir sagen, ja, kommt. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. Diese Munafiqin, diese Heuchler, sagen ja, Dialog. Ja, kommt. Wir sind bereit. Wir sind offen. Aber wir lügen nicht. Wir machen keinen Dialog, um zu sagen, ja, ihr seid gläubig und wir sind gläubig. Wir machen keinen Dialog, um zu sagen, ja, ihr seid gut und wir sind gut. Das ist kein Dialog, das sind Lügen. Und das ist das, was die auch haben möchten. Und deswegen sind sie für diese Lügner. Weil dadurch bleiben die Leute in der Irre. Wenn du gut bist und ich gut bin, warum soll Wolfgang den Islam annehmen? Warum? Wenn wir alle dasselbe haben. Und deswegen decken sie sich, weil sie wissen, die haben die Kufr, die haben die Unwahrheit, decken sie sich hinter dieser Sache, hinter dieser Schleier, Dialog. Und wer die Wahrheit spricht und die Menschen sachlich und mit Beweisen von Koran und Sunna und Verstand und alles beweist und die Wahrheit darlegt, der wird dann als Fundamentalist bezeichnet. Wir lassen uns nicht darauf ein. Wir reden nicht mit Terroristen. Ganz einfach. Die machen es sich ganz leicht. Und das größte Problem ist, dass manche Muslime darauf eingehen und es glauben. Und dann kommen die, ja, das stimmt. Ja, wenn das stimmt, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala dich recht leiten oder dich mit denen Yawm al-Qiyamah zusammenbringen. Deswegen, liebe Geschwister, guckt, Ibrahim alayhi salam ist standhaftig geblieben. Auf der Wahrheit. Und dann kamen die Tyrannen und haben sich gesammelt und sind dann zu dem Entschluss gekommen, was machen wir mit denen? Wir müssen den töten. Damit ihr seht, wer die wahren Terroristen sind. Die kennen nichts anderes. Für die, Wallahi al-Azim, einen Gläubigen zu töten ist, yani, ohne Wert. Wie eine Fliege. Das hatten wir auch bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vor. Oder nicht? Bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatten wir das auch vor. Ist immer so. Weil gegen die Wahrheit können die nichts machen. Die Wahrheit verbreitet sich. Die Wahrheit ist nicht verbunden an meine Person. Wenn ich weggehe, kommt ein anderer. Die Wahrheit läuft. Und deswegen sagen sie, ja, okay, dann töten wir den. Halas, dann haben wir Kopfschmerzen weniger, bis dann jemand anders kommt. Dauert das wieder ein paar Jahre. Was machen die? Was haben die dann gesagt? Ja, wir packen den und zünden ein riesiges Feuer und schmeißen den da rein. Khalas, damit geht die Wahrheit, ist die Wahrheit zu Ende. Das ist, wenn das eine menschliche Sache wäre, ja. Aber die machen, die haben die Rechnung ohne Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Ohne Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, stabil, standhaftig. Die kommen den, nehmen den und schmeißen in den Feuer. Das Feuer wird beschrieben, riesig. Sogar wenn ein Vogel drüber geflogen ist, wird das den so runterziehen. So riesig das Feuer. So, dass der Ibrahim a.s. nicht da reingelegt wurde, sondern mit einem Schleuder hineingeworfen wurde. A.s. Aber guckt euch mal den Glauben an. Al-Iman, Al-Yaqin. Fillahi subhanahu wa ta'ala. Wer hat das Feuer erschaffen? Unter wessen Befehl ist das Feuer? Von Bush und Blair? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Ist unter dem Befehl von Allah. Egal wie mächtig die Leute sind, egal wie viel Macht die haben, auf welchem Boden leben die? Unter welchem Himmel leben die? Wem gehört das? Wem gehört die Welt? Wer ist der König der Könige subhanahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kommt Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا. قُلْنَا. Wir sagten, Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, قُلْنَا يَا نَارُ. Ist auch ein Geschöpf. يَا نَارُ. O Feuer. كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ. Das ist unser Diener. Der Tauhid praktiziert hat. Der Tauhid standhaftig geblieben ist auf Tauhid. Also, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tu dem nichts. Sei kalt und gut zu Ibrahim. Wa salaman. Die Gelehrten sagen, warum hat Allah salaman gesagt? Weil wenn er nur gesagt hätte bardan, dann hätte er gefroren. So salaman, yani auch angenehm ala Ibrahim. Deswegen, Allah, wenn wir das wirklich verinnerlichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala allmächtig ist, und nicht nur einfach, ja, Allah ist allmächtig, sondern wirklich vor allem richtig drin ist in unserem Herzen. Wenn wir das in unserem Hinterkopf haben, machen wir dann eine Rechnung mit irgendjemand anders? Oder ist uns alles egal? Normalerweise schon. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Und deswegen, liebe Geschwister, wir sehen viele Menschen, vor allem die Kuffar, aber auch die Heuchler, sagen: Oh, die armen Muslime. Warum tun sie sich das überhaupt an? Die sind so hängen geblieben. Oder was ich auch sehr öfter, die Salafisten sind, die nehmen den uralten Islam. Es gibt einen uralten, gibt es dann neu und dann gibt es modifiziert. Allahu a'lam, was es noch gibt. Sie nehmen den uralten Islam. Die armen Frauen, Sakin, wir tun denen leid. Die sind so, die machen sich Sorgen um uns. Die sind verschleiert. Muss ein Kopftuch tragen. Ha? Muss ein Burka tragen. Der Mann muss Bart tragen. Der muss 5-mal am Tag beten. Muss früh aufstehen. Muss hungern. Muss dies, muss jenes. Was soll ich machen, wenn dein Herz dunkel ist? Der Arme ist derjenige, dem sein Herz eng ist, dessen Herz dunkel ist, auch wenn er die ganze Welt hat. Die ganze Welt ist sein Besitz. Guckt euch mal die an. Die ganze Welt gehört denen. Am Ende, wo landen die? Psychiatrie. Wo landen die? Selbstmord. Guckt euch mal, guckt an. Und die Leute haben Ruhm, wallahi. Manchmal denke ich nach, denke ich, subhanallah. Yani Leute, Shabab, Muslime gucken zu solchen Leuten hoch. Diese Sängerin vor kurzem, Amy Winehouse. Boah, würden viele jetzt sagen, oh, die eine Stimme. Macht mich verrückt. Wie viele Menschen bewundern sie? Wenn sie sie nicht bewundern, bewundern ihre Stimme. Wie sieht die aus? Wie ein Wrack. Sie hat gelebt, gelebt, schon im Leben war sie kaputt. Und jetzt nach dem Leben, wie wird das auch aussehen? Denkt ihr, das wird besser sein? Wenn man so schon ein Leben geführt hat, denkt ihr, danach wird es besser sein? Und dann liest du in der Zeitung, ja, sie hat sich erlöst. Sie hat sich erlöst. Allah musta'an. Wallahi, tut mir leid. Und es tut mir noch mehr leid und tut mir noch mehr weh, wenn ich Muslime sehe. Wie du siehst in den Sendungen, wo die Shayatin suchen und nicht Stars, dann siehst du da einen Namen Aisha oder Mohammed oder Abdullah. Ja, mein Vorbild ist, Allahu a'lam, wie sie alle heißen. Michael Jackson. Oder Winehouse, oder. Guckt mal, wie die enden. Guckt mal, wie die enden. Und deswegen, der Gläubige, das ist ein Gläubiger, der Glauben hat, der Iman hat. Das Kind, der hat gar nichts. Wallahi, ich habe in Ägypten einen gesehen. La uzakki ala Allah. Der hat mich wirklich sehr berührt und sehr getroffen, dieser Mensch, dieser Bruder. Allah, der hat 3, 4 Kinder und ist ein Talib ilm. Ist verheiratet, wohnt in einer, yani, für unsere Verhältnisse, eine Brechbude. Sehr eng. Wisst ihr, von wie viel Euro der lebt im Monat? Von 50 Euro. 50 Euro. Und dieser Bruder, der ist, mashallah, sehr aktiv in Da'wah. Sein Leben ist Da'wah. Nimmt Kassetten auf und verteilt die und. 50 Euro. Und wallahi al-azim, wir wollten ihm helfen, yani, ist unser Bruder. Wallahi, der nimmt nicht an. Yani, als ob er reich ist. Und beschwert sich, wallahi, ich habe nie von ihm gehört, dass es ihm schlecht geht und dass er kein Geld hat. Oder dass es finanziell, dass es ihm schlecht geht. Deswegen sagen auch die Gelehrten, wenn Iman im Herzen ist und das wirklich drin ist, dann ist es so, als ob die ganze Dunya in deiner Hand ist. Auch wenn du sie nicht besitzt. Aber wenn du Ferrari hast, Schiff, Yacht, egal was du hast und kein Iman hier drin hast, Wallahi, du nichts hast du. Du bist nichts wert und hast nichts und du wirst auch diesen Geschmack von Iman und diese Glückseligkeit nicht spüren werden. Definitiv. Du kannst für einen Moment glücklich sein. Du kannst für einen Moment, für den Moment, wenn du den Ferrari aus dem Auto rausholst und dann gibst du einmal Gas. Boah, Hammer. Oder mit der Yacht. Oder mit der Frau. Für den Moment. Und dann Khalas. Es ist jeden Tag super mit dem, wenn du das Ding hast, ist es nichts mehr wert für dich. Dann musst du irgendwas anderes. Dann musst du vielleicht ein Flugzeug kaufen, damit du wieder diese Glückseligkeit spürst von diesem. Was sagst du, du besitzt das schon. Aber hast du Iman? Hast du alles. Hast du alles. Jetzt habe ich eine Frage. Heutzutage, wenn jemand zu dir kommen würde, zu dir kommt und dich fragt, hör mal zu, ich gebe dir so und so viel, wenn du für ein paar Nächte, Allah Alam, in der Wildnis, in der Höhle, in einer Höhle verbringst. Würdest du das machen? Ich bin mir sicher, dass die meisten es nicht machen würden. Die meisten würden Nein sagen. Außer irgend so ein Hungerleiter, der Geld haben möchte. Aber die meisten würden es nicht machen. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch, wie er bihi wa ummi sallallahu alaihi wasallam, auf dieser Welt. Es gab keinen vor ihm und es wird keinen nach ihm geben, wie er bihi wa ummi sallallahu alaihi wasallam. Was mit ihm? Er ruft zu La ilaha illallah auf und wird verfeindet. Und das ist auch der Weg der Da'wah. Diese Feindschaft ist der Weg der Da'wah. Und das, was danach und was Rasulullah auch passiert ist, gehört auch dazu. Und das ist die Ausreise fi sabilillah. Al-Hijra. Gehört, muss dazu gehören. Rasulullah musste, wie gesagt, aus Mekka raus, um nach Al-Madina zu gehen. Er ist, wie gesagt, losgegangen. Mit wem? Mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Und dann kommen die da an, an diese Höhle, Ghar Thawr, kommen die an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will reingehen, und dann guckt euch mal die wahre Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Wir behaupten, Wallahi, wir behaupten nur, dass wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben. Wir haben noch keinen Beweis dafür gegeben, dass wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lieben. Guckt euch mal die wahre Liebe an. In der Praxis, nicht mit der Zunge. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will reingehen. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu haltet ihn. Ja Rasulullah, nein, wallahi, la tadkhul. Du gehst nicht rein, erst gehe ich rein. Um die Lage zu gucken, abzuchecken, wie die Lage ist. Und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda geht da rein in die Höhle und guckt und findet dort drei Löcher. Und zerreißt sein Izar, sein Gewand und stopft ein Loch damit. Für die zwei anderen Löcher hat er nichts gefunden, so stopfte er sie mit seinen Füßen. Mit seinen Füßen, damit da kein Tier rauskommt, das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Schaden hinzufügt. Und dann kommt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rein, wallahi, was das für eine Ehre ist. Und legt sich auf den Schoß von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda. Und schläft ein bi abi wa ummi sallallahu alaihi wasallam. Währenddessen kommt ein Aqrab. Was ist ein Aqrab? Ein Skorpion. Und beißt Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda. Wo sind die Männer heute? Wo? Ist er aufgesprungen? Aua! Geht schnell raus! Nein, haltet fest. Und bewegt sich nicht! Wird gebissen von einem Skorpion und bewegt sich nicht, damit er nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam stört, der auf seinem Schoß liegt. Und vor den Schmerzen tropft dann eine Träne und berührt das Gesicht des edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann steht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auf und sagt, was ist mit dir, Abu Bakr? Dann sagt er, ich wurde gebissen, ja Rasulullah. ist wahre Liebe? Wahre Liebe ist, diesem edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen, ihn zu verteidigen, wie er wiederum sallallahu alaihi wasallam, seine Sunna hochzuheben. Das ist Liebe. Ihn zu verteidigen, seine Ehre zu verteidigen, wie er wiederum sallallahu alaihi wasallam. Nicht wie ein Weichei. Sobald irgendeine eine Kleinigkeit kommt, die Hände hochzuheben und zu sagen, damit habe ich nichts zu tun. Und sich loszusagen, wa'iyadu billah. Die Liebe zu Propheten sallallahu alaihi wasallam ist in jeder Kleinigkeit, ihn zu befolgen, bi ummi sallallahu alaihi wasallam. Versuchen so zu sein wie er, bi ummi sallallahu alaihi wasallam. So auszusehen wie er, bi ummi sallallahu alaihi wasallam. Sein Charakter zu haben, bi ummi sallallahu alaihi wasallam. Sein Verhalten zu haben, wie er, bi ummi sallallahu alaihi wasallam. Das ist wahre Liebe.